Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Hans Fallada, Bauern, Bonzen und Bomben. Hörspiel in 5 Teilen von Gerhard Rentsch. 1. Teil. Sommer 1929. Wochentag in der pommerschen Kleinstadt Altholm. Marktbetrieb. Brauereipferde ziehen von Kneipe zu Kneipe. Vor der Feuerwache wird der neue Löschzug bestaunt. Der Revierschupo verjagt eine Zigeunerfamilie. Alle Fenster des Altholmer Rathauses stehen weit offen. Es ist sehr heiß heute. Der Zirkus kommt! Der Zirkus Monte ist wieder da. Morgen Abend 8 Uhr, Eröffnungsgala auf dem Jugendspielplatz. Der Zirkus Monte ist wieder da. Ein Feuerwerk der Sensationen. Bildschöne Elvira mit ihrer lebensgefährlichen Schlangennummer, der 6 Meter langen Boa Constrictor. Der Direktor Carlos Monte persönlich in einer atemberaubenden Entfesselungsnummer. Der Zirkus Monte ist wieder da, zur Freude von Groß und Klein. Zur selben Stunde sind 2 Männer unterwegs auf staubiger Landstraße. Die blütenweißen Hemden sind durchgeschwitzt, die Schlipse gelockert. Vor ihnen, in etwa 1 Kilometer Entfernung, liegt das Dorf Gramzow. Kleine 15, Thiel, bevor es losgeht. Was meinen Sie, Herr Kalübbe? Ob was passiert? Ach, Quatsch. Selbstverständlich passiert nichts. Naja, ob alle Fälle. Sie Idiot! Sie hören verbranntes Rindvieh unter die Bauern mit einer Pistole gehen. Aber man hört jetzt so viel von Gewalttätigkeit bei Pfändungen. Ich habe Frau und 3 Kinder. Herr Kalübbe, ich bin heute früh noch einmal vom Finanzamt über den Gebrauch der Waffe belehrt worden. Der sitzt hinter seinem Schreibtisch. Der sollte mal einen Tag mit mir Fan gehen nach Poseritz oder Dülmen oder heute nach Gramzow. Die Pistole her. Hier. Die Patronen stecken sie in ihre Westentasche. Die Waffe bleibt bei mir vorläufig. Menschenskind. Es ist ja mein erster Außendienst, Herr Kalübbe. Ja. Der hohe Herr hätte Sie mal besser belehren sollen, dass ein guter Vollstreckungsbeamter jede Beleidigung ohne Widerspruch ertragen muss. Dass er nie die Hand heben darf. Selbst wenn ein anderer die Hand hebt. Es gibt immer zu viel Zeugen gegen Sie. Es gibt nur Zeugen gegen Sie. Wir müssen vollstrecken. Und sonst nichts. Wie habe ich mich gefreut, als ich Vollstreckungsbeamter wurde. Ja, die Diäten, die Bewegungsgelder. Und jeden Tag draußen in der Luft. Und jetzt? Jetzt ist man der schändlichste Dreck am Stecken des Staates. Hier hat der Bauer gesessen vor 100 Jahren und vor 1000 Jahren. Und ich? Ich gehe mit meiner Aktentasche und meinen blauen Piepmatzmarken ganz allein zwischen ihnen herum. Ich bin für sie der Staat und was Fremdes. Ein Fremder. Ich nehme ihnen eine Ecke von ihrem Stolz. Und die Kuh aus dem Stall. Und mach sie heimatlos. Können der denn wirklich nicht zollen? Ja, manchmal können sie nicht, manchmal wollen sie nicht. Und in letzter Zeit, da wollen sie überhaupt nicht. Ja, immer mehr Steuern. Die Größeren können sich noch das eigene Fett aufs Brot schmieren. Aber die Kleinen, da langt's nicht mal für ein Fastenbrot. Tja, Thiel, einen schönen Beruf haben wir. Wie die Scharfrichter oder die Nutten. Gebraucht, aber verachtet. Mit uns sitzen andere nicht gern am Tisch,